Es ist ja wurscht, ob du schwarz oder weiß bist, arm oder reich bist, dir wie ein Bleistift, fett wie ein Radierer, ohne Genierer, egal ob Gewinner oder Verlierer. Mir ist das Dudel, was aus Mölzer reißt, das muss man gewesen sein in Österreich. Eure Hoheit ist tot hier in Rot-Weiß-Rot, so patriotisch, skrupellos. Guck dir die Welt von heute an, guck dir die Menschheit von heute an, guck sie dir an, es muss sich einiges ändern von heute an. Die Politiker haben versagt, doch wir kommen alle dran. Muss es denn sein, die ganzen Katastrophen? Millionen von Toten sind der Grund für meine Strophen. Und wer hat's verbockt? Natürlich wir selbst. Keiner sieht es ein, wir sind zu viel auf dieser Welt. Die Schweine im Parlament verzichten auf den Frieden. Sie wollen allen nur das Geld strotzen, verhabgier und lügen. Die Konsequenzen der Natur sind doch sonnenklar. Die Prognosen von damals werden plötzlich wahr. Die Realität holt uns ein, der Untergang naht. Ja, so sieht sie aus, unsere Gegenwart. Geprägt von Bonzen, die versprechen und exalten. Fick auf die Wichser, die unsere Gelder verwalten. Oh. Es ist ja wurscht, ob du schwarz oder weiß bist, arm oder reich bist, dir wie ein Bleistift, fett wie ein Radierer, ohne Genierer, egal ob Gewinner oder Verlierer. Mir ist das Dudel, was aus Mölzer reißt, das muss man gewesen sein in Österreich. Eure Hoheit ist tot hier in Rot-Weiß-Rot, so patriotisch, skrupellos. In der Gesellschaft, in der die Politik das Geld macht, die es mir ausgeliefert, gibt's eine Chance nicht oft. Man muss die richtigen Leute kennen, den unwichtigen Neidbrenner, weil man gestern nicht Brote sind, was sag ich heute, Gamer. Jetzt sag mal den Wapplern da, dass man es spülen lässt und wir einer unsere Wut spüren lassen. Doch wenn du alleine hier umrennst, kommst du davor wie ein Trottel. Nur wegen unserer stupiden Umgebung wir ein Scheutel. Keiner macht was, keiner tut was. Sie sind alle nur zufrieden, wenn man sie in Ruhe lässt. Und dass man aufstehen sollte und auf die Macht scheißt. Da kommt keiner drauf, das ist jener wieder wie eine königliche Hochzeit, Alter. Doch spüren wir schon, was geht da in diese Hirne da? Die Kuschel fressen kann jeder, die Offen machen auch jeder. Drucken wir wegen der Leber. So verschleim ist edler. Es ist ja wurscht, ob du schwarz oder weiß bist, arm oder reich bist, dir wie ein Bleistift, fett wie ein Radierer, ohne Genierer, egal ob Gewinner oder Verlierer. Mir ist das Dudel, was aus Mölzer reißt, das muss man gewesen sein in Österreich. Eure Hoheit ist tot hier in Rot-Weiß-Rot, so patriotisch, skrupellos. Yeah, Anfang Nachbars, Mike und Sven, Flo MA und Freezy Trap, wir zeigen euch eure wahren Gesichter. Cheer, peace. Die Zeit ist reif für ein bisschen Anfang Nachbarskeit.